فقد أبو بكر رضي الله عنه gesagt. Ja, und dann werden wir inshallah ta'ala versuchen, ja, aus diesen Aussagen von Abu Bakr und von Umar und von Uthman und Ali und anderen Sahaban Ridwanullahi alayhim, wir werden versuchen inshallah ta'ala diese Aussagen zu verstehen, und wir werden inshallah ta'ala zu versuchen, das, was wir gelernt haben, inshallah ta'ala, was wir gehört haben, dass wir es inshallah ta'ala in unserem Leben verwirklichen. أرضاً صنعنا فخراً ومالي لا أكثر وصحت بأعلى الصر. Weil wenn wir die Sahaba nicht als unsere Vorbilder nehmen, dann sind wir verloren. Unsere Vorbilder sind die Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Die haben alles richtig gemacht, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet bezeugen, dass sie auf Haq waren, ja, und dass sie für Haq ihre Leben und ihr Hab und Gut geopfert haben. Deswegen werden wir die Sahaba, die waren Allah an erster Stelle, und erst danach die anderen Menschen. Derjenige, der immer bei den Vorträgen dabei ist, ich denke nicht, dass ihm diese Sache irgendwelche Unklarheiten, dass es irgendwelche Unklarheiten gibt, inshallah ta'ala. Alles ist klar. خرجت تسل السيف تشهر حده بوجه عدو أظهر النبأ كالشر. خرجت لتغدو غصة في حلوقهم لتشهر سيف الحق أن تغرز الخنجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir werden heute noch mit Allahs Tabaraka Ta'ala Erlaubnis erwähnen, was wir noch erwähnen können, inshallah ta'ala, aus unserem Buch Al-Fatawa. Fatawa li'aymatin najdiya, inshallah ta'ala. Und dann werden wir mit Allahs Tabaraka Ta'ala Erlaubnis ab Samstag, hoffentlich mit Allahs Tabaraka Ta'ala Hilfe, werden wir inshallah ta'ala mit einem neuen Thema beginnen, inshallah ta'ala. Ja, und da werden wir inshallah ta'ala, ihr werdet sehen, inshallah. Es wird euch sehr gefallen mit Allahs Tabaraka Ta'ala Erlaubnis. Ja? Und wir werden den Vortrag, oder wir könnten den Vortrag, inshallah ta'ala, einfach Majalis al-Hikma nennen. Ja? Oder Jalasat al-Hikma. Sitzungen der Weisheiten. Und da werden wir, inshallah ta'ala, Aussagen der Sahaba, Ridwanullahi alayhim, lesen. Was hat Abu Bakr, radiallahu anhu, gesagt? Ja? Und dann werden wir, inshallah ta'ala, versuchen, ja, aus diesen Aussagen von Abu Bakr und von Umar und von Uthman und Ali und anderen Sahaban Ridwanullahi alayhim, wir werden versuchen, inshallah ta'ala, diese Aussagen zu verstehen, und wir werden inshallah ta'ala zu versuchen, das, was wir gelernt haben, inshallah ta'ala, was wir gehört haben, dass wir es inshallah ta'ala in unserem Leben verwirklichen. Weil wenn wir die Sahaba nicht als unsere Vorbilder nehmen, dann sind wir verloren. Unsere Vorbilder sind die Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Die haben alles richtig gemacht, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophet bezeugen, dass sie auf Haq waren, und dass sie für Haq ihre Leben und ihr Hab und Gut geopfert haben. Deswegen werden wir die Sahaba, Ridwanullahi alayhim, an erster Stelle als unsere Qudwa und Uswa Hasana nehmen, inshallah ta'ala, und erst danach die anderen Menschen. Wenn Wassalam. Drüben ist für Frauen, oder? Was ist los? Kommen Frauen oder nicht? Ja? Alas. Jetzt werde ich das ausschalten. Und dann werde ich es nicht ein zweites Mal einschalten. Alas? Entschuldige, Bruder. Aywa. Nee, ist egal. Das hört man eh nicht. Ja, Hilmi. Wo bin ich stehen geblieben? Bei den Sahaba, ne? Khair, inshallah ta'ala. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, wir werden inshallah ta'ala ab nächsten Mal mit einem neuen Thema beginnen, inshallah ta'ala, weil ich denke, diese Sachen sind klar. Derjenige, der immer bei den Vorträgen dabei ist, ich denke nicht, dass ihm diese Sache irgendwelche Unklarheiten gibt, inshallah ta'ala. Alles ist klar. Ja? Derjenige, der Unklarheiten hat, dann ist das entweder jemand, der neu ist, ja? Der sich neu mit dem Islam beschäftigt, oder es ist jemand, der Allahu Mustan, wie eine schlechte Erde, ein schlechter Boden. Ja? Wisst ihr, was schlechter Boden ist? Schlechter Boden ist, egal wie viel es regnet, ja? Oder egal was es regnet, es nützt nichts. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Entweder es regnet, es wächst nichts raus, ja? Oder es ist einfach, Allahu Mustan, es ist Stein, gar nichts. Das ist schlechter Boden. Es gibt solche Menschen. Egal wie viele Vorträge hört, egal wie viele Koran oder Hadithe hört, nichts nützt. Bei ihm, er will keine Hikma daraus ziehen, er will keine Nützen daraus ziehen. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Letztens sind wir geblieben bei der Aussage von Sheikh Abdurrahman bin Hassan. Oder nicht? Naam. Wo er sagt, Rahimullah ta'ala, ajma'al ulama ala anna al-isma la budda fiha min al-ityani bitawhid wa altizami ahkamihi wa tarki shirk. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit, das war das letzte, glaube ich, oder da sind wir stehen geblieben. Es gibt keine Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten. Wenn wir sagen Gelehrte, dann meinen wir Gelehrte, die wirklich Gelehrte sind. Wir meinen nicht, jetzt kommt jemand und sagt, ja, ist ein Sheikh oder ist ein Alim oder ein Hodja. Das, was er sagt, oder das, was Juhal, Unwissende, für einen Namen sie ihm gegeben haben, das zählt bei uns nicht. Ja? Sondern Alim, einer, der bei der Umma als Alim anerkannt worden ist. Wie zum Beispiel die Aimatul Arba, ja? Die vier Imame, der vier Mazahib. Oder die Aimatul Tabi'in oder ja? Allgemein bekannte Ulema der Sunna. Aber nicht jetzt kommst du und sagst, ja, es gibt bei uns im Dorf oder bei uns in unserer Stadt oder bei uns in meinem Land gibt es einen, er ist ein großer Alim. Großer Alim für wen? Ja, für Kindergartenkinder ist ein großer Alim. Ja, ist ein großer Alim für extreme Jehele, ist ein Alim. Aber bei den Ulema, er zählt nicht dazu. Du nimmst ein Buch und schreibst ein Buch, die berühmten Namen der berühmten Gelehrten. Und dann schreibst du, gehört er dazu? Gehört er? Nein, er gehört nicht dazu. Also sag nicht Alim. Ja, Sheikh. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Aywa. Ajmal Ulema. Die Ulema sind sich einig. Ala an al-isma la budda fiha min al-ityani bitawhid. Dass die Isma, damit man die Isma erreicht. Was ist Isma? Das, was wir vorhin letztens erwähnt haben, oder die letzten paar Vorträge. Al-isma. Al-isma tu ad-demiwal e-mal. Isma bedeutet Unantastbarkeit. Unantastbar. Ja? Manche übersetzen Isma als heilig für dich. Was? Wie erreicht man diese Isma? Ja? Dass dein Leben beschützt ist und dass dein Vermögen beschützt ist. Dass du sagst, das Leben eines Muslims und das Vermögen eines Muslims und seine Ehre sind für mich unantastbar. Ja? Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was sagt der Prophet alaihi salatu wasallam, als er in Arafa war? Ja? Im Arafa, der Hajj vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, was sagte er? Ja? Er sagt wahrlich, euer Vermögen, euer Hab und Gut und euer Leben und euer, also Erd, eure Ehre ist euch gegenüber Haram. Ist euch gegenüber Haram. Das Vermögen deines Bruders ist für dich Haram. Das Leben deines Bruders ist für dich Haram. Seine Ehre ist für dich Haram. Wie dieser heutige heilige Tag für euch Haram ist. In diesem heiligen Land, das Haram ist. Ja, Beladul Haram, das heilige Land, Mekka. Genauso, der Prophet Omar radiallahu anhu, nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Omar hat was anderes gesagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt was? Dass die Kaaba zerstört wird, Stein für Stein, Stück für Stück, dass man sie auseinander zerstört. Das ist bei Allah weniger wert als das Blut, das Vergießen vom Blut eines Muslims. Jetzt kommt jemand, tut Sprengstoff auf Kaaba und bumm, sprengt die Kaaba in die Luft. Ja? Ist das größere Sünde oder dass du einen Muslim tötest? Du gibst ihn eine und Blut kommt aus seiner Nase. Oder du tötest ihn oder was auch immer. Was ist bei Allah mehr Sünden? Blut von einem Muslim oder die Kaaba? Was ist mehr wert bei Allah? Blut von einem Muslim, Bruder. Blut von einem Muslim. Heute tötet man Muslime. Jeder darf sie töten. Jagen wie Hasen. Keiner sagt was. Ja? Allahu Mustan. Dass wir wieder inshallah ta'ala zu unserem Thema kommen. Dass du zu jemandem sagst, sein Blut und sein Leben und sein Vermögen und seine Ehre ist für mich haram, unantastbar. Wie erreicht man diese Unantastbarkeit? Wie erreichst du, dass du überhaupt ein Muslim wirst? Ja? Wie erreichst du, damit die Leute zu dir sagen, Muslim? Ja? Wie wird man zu Muslim? Wie kannst du es schaffen, dass die Leute auf dich zeigen und sagen, das ist ein Muslim? Das ist mein Bruder im Islam. Die Leute lernen Islam. Was lernen sie im Islam? Ja? Das ist die wichtigste Sache. Das, worüber wir reden. Wie wirst du Muslim? Wie wirst du ein Mitglied der Umma? Und wenn wir sagen Umma, dann meinen wir nicht Umma, wer hat eine größere Zahl. Ibrahim a.s. war was? Er war Umma. Ibrahim a.s. war Umma. Er war alleine. Er war eine Umma. Deswegen Umma ist der, der auf Hak ist. Auch wenn es zwei Leute sind. Wenn es drei Leute sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war Umma. Er war alleine in Mekka. Abu Bakr radiallahu anhu hat sich als erster Mann ihm angeschlossen. Sie waren eine Umma. Die zwei waren Umma. Der Rest der Menschheit war Müll. Nichts wert. Und genau so ist es auch in unserer Zeit. Derjenige, der auf Tauhid ist und sich vom Schirk losgesagt hat, er ist Umma. Alles andere ist Müll. Nichts wert bei Allah, der Baraka wa ta'ala. Wie erreichst du diese Isma? Diese Isma, ohne Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten. Es gibt keinen Alim, der etwas anderes sagt. La budde fiha min ityani bi tawhid. Man muss den Tawhid erreichen. Den Tawhid muss man verwirklichen. Und man muss sich an die Gesetze des Tawhids halten. Und das ist die Scharia. Heute habe ich wirklich dieser eine türkische Hoja, wie heißt der mit dem weißen Bart? Timurtaş. Ich kenne zwar nicht, ich verstehe nicht, was er sagt, aber ein Bruder hat mir übersetzt, er redet über die Säkularisten. Und er sagt, sie sagen das Schlimmste dieser Säkularisten, dieser Kuffar, die sagen das Schlimmste über uns Muslime. Sie sagen das Schlimmste über uns und die sagen das Schlimmste über Scharia. Aber diese Kuffar, wenn jemand von ihnen stirbt, was machen sie mit ihm? Sie bringen ihn zu uns, dass wir ihm Janaza beten. Wenn Scharia so schlecht ist, wieso bringt sie diesen Kafir, dass wir ihm Janaza und seine ganze Familie steht auf der Seite? Ja? Sie wissen gar nicht, wie man betet. Aber sie bringen ihren Toten, dass Hoja ihn badet und dass Hoja ihn in Kefen einwickelt und dass Hoja ihn Janaza betet und dann, dass die Armen, blöden, dummen Muslime ihn dann dorthin tragen und dann begraben und dann steht Hoja dort. Und wenn Scharia so schlecht ist, wieso verlasst ihr die Scharia nicht komplett? Ja? Ihr wollt Scharia, wenn es sich um Tod geht? Jetzt ist es schon zu spät. Der ist als Kafir gestorben. Und der gehört überhaupt nicht in eine muslimische Grabstätte. Sondern wie ein Hund soll er weggeschmissen werden irgendwo auf einer Müllhalde. Wallahi ladim. Ja? Scharia ist schlecht, Scharia ist schlecht. Hat sein ganzes Leben gegen Scharia gekämpft. Und dann soll er kommen, wir beten ihn nach Scharia, Janaza. Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, das ist ein schönes Beispiel. Schönes Beispiel, Wallahi, al-Azim. Aywa. Waltizamu ahkamihi. Dass man den Tawhid verwirklicht. Dass man sich an die Gesetze des Tawhids haltet. Wa tarku shirk. Und dass man den Schirk verlässt. Nur so wirst du zu einem Muslim. Und nur so werden die Muslime zu dir sagen, du bist unser Bruder. Wenn du das nicht machst, wenn du den Tawhid nicht verwirklichst, werden wir nicht sagen, du bist ein Muslim. Du bist kein Muslim. Wenn du dich an Tawhid nicht hältst, an die Gesetze des Tawhids, oder wir sagen an die Wajibat des Tawhids, wenn wir sagen, du bist kein Muslim. Oder wenn du, okay, Tawhid und Schirk sind zwei gegensätzliche Sachen, Terku Schirk. Oder wenn du den Schirk nicht verlässt, werden wir niemals sagen, du bist ein Muslim. Solange du Schirk machst, solange werden wir sagen, du bist ein Muschrik. Weil Allah subhanahu wa ta'ala nennt dich Muschrik im Koran. Allah nennt jeden Muschrik Kafir. Jeder Muschrik ist ein Kafir. Allah nennt ihn so im Koran. Wer gibt dir das Recht, dass du sagst, er macht Schirk, aber man kann nicht sagen Kafir? Wer gibt dir das Recht? Du hast dieses Recht nicht. Allah hat dir befohlen, dass du ihm gehorchst, dass du seine Gesetze beachtest. Und das ist deine Pflicht. Was anderes musst du nicht machen. Du musst dir nicht Gedanken um irgendwas anderes machen, außer um diese Sache. Allah subhanahu wa ta'ala nennt die Mushrikin Kuffar. Das wollten wir letztens erwähnen, aber wir hatten keine Zeit dafür. Können wir jetzt machen mit Allahs tabaraka ta'ala Erlaubnis schnell. Ja? Aber das sind nur einige Beispiele. Nur einige Beispiele, die wir immer erwähnen. Ja? Zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah. Den Mushrikin ist es nicht erlaubt, dass sie die Moscheen ya'muru masajid Allah. Dass sie die Moscheen pflegen oder dass sie sich um die Moscheen kümmern. Ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr. Am Anfang sagt Allah Mushrikin. Den Mushrikin ist es nicht erlaubt, dass sie sich um die Moscheen kümmern, dass sie die Moscheen pflegen. Shahidina ala anfusihim bil kufr, obwohl sie selbst Zeugen sind für ihren Kufr. Schirk? Allah hat ihnen einen Namen gegeben, Mushrikin. Wieso nennt Allah sie Mushrikin? Was Mushrikin, wieso? Das ist eine Eigenschaft. Warum? Shahidina ala anfusihim bil kufr, obwohl sie selbst Zeugen sind, dass sie Kufr machen. Wie ist es dann möglich, dass jemand kommt und sagt, ja, er macht Schirk. Er macht Schirk. Er ruft Tote in seinen Gebeten und sagt, oh, Ustaz, hilf mir. Oh, Sheikh, hilf mir. Oder, oh. Der macht Schirk. Deswegen bekommt er einen Namen, den Allah ihm gegeben hat. Das ist was? Der Name des Kufrs. La hawla wa la quwwata illa billah. In einer anderen Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَأْمُرُهُمْ وَلَا يَأْمُرُكُمْ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَن يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala antwortet den Mushrikin und den Kuffar, die zum Beispiel, wenn wir uns Juden und Christen anschauen, wo sie beschuldigen die Propheten selbst, dass sie Kufr gemacht haben. Ja, aber uns, der Prophet oder der Jesus hat so und so gemacht. Moses hat so und so gemacht. Jakub hat so und so gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala antwortet ihnen auf ihre Lügen und sagt, وَلَا يَأْمُرُكُمْ, und er befehlt euch auf keinen Fall. Ein Prophet würde so etwas niemals machen. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, und er befehlt euch auf keinen Fall, dass ihr die Malaika und die Propheten als Erbab, Mehrzahl von Rab, Götter, Herrscher. Er befehlt euch nicht, dass ihr Malaika und Propheten als Götter nimmt. Was, wenn du einen Melek oder einen Nabi, einen Propheten als deinen Rab nehmen würdest, was wäre dann? Was wäre das? Schirk. Rab, dass du ihn rufst. Oder mit Allah gleichstellst. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Soll er euch denn einen Kufr befehlen, nachdem ihr Muslime geworden seid? Wie nennt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Schirk? Dass man, Allah nennt diesen Schirk, was? Kufr. وَلَا يَأْمُرُكُمْ, er wird euch niemals befehlen. Es ist unmöglich, dass der Prophet uns befehlt, dass wir Malaika als Erbab nehmen, als Götter neben Allah wa yazan billah. Oder dass wir Propheten als Götter neben Allah tabaraka wa ta'ala. يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Soll Allah wundert sich. Wie ist das möglich? Er soll euch Kufr befehlen. Er soll euch Kufr sagen. Ihr sollt Kufr machen, nachdem ihr Muslime geworden seid. Niemals. Wie nennt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Schirk? Er nennt ihn Kufr. Deswegen, wenn jemand Schirk macht, egal ob er La ilaha illallah sagt oder nicht, dann sagst du Kufr. Das ist deine Pflicht. Weil ansonsten glaubst du nicht an Koran wa yasin billah. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Wirft in Jahannam jeden Kaffar anid. Was ist anid? Mu'anid, von inad. Von Trotz. Hochmut, Trotz, Arroganz. Wirft jeden arroganten Kafir in Jahannam. مناء للخير مؤتد مريب. Der das Gute, also der ist gegen das Gute. مؤتد مريب. Er übersteigt jede Grenze. Und مريب von was? Reib. Ständig zweifelt er an irgendwas. Er zweifelt an Koran, er zweifelt an Sunna, er zweifelt an Tauhid. Wirft jeden Kafir, groß, also hochmütigen, arroganten Kafir, wirft ihn in Jahannam. الذي جعل مع الله إلها آخر. Der neben Allah einen anderen Gott genommen hat. Zuerst nennt Allah ihn ein Kafir und dann Eigenschaft, wieso nennt er ihn Kafir? الذي جعل مع الله إلها آخر. Weil er neben Allah einen anderen Gott genommen hat. Wenn jemand einen anderen Gott neben Allah nimmt, was ist er ein? Mushrik. Was ist in diesem Fall, wie nennt ihn Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang der Ayah? Kafar, von Kufr. Kufrun, schreibt ihm Allah subhanahu wa ta'ala zu. Aywa. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, wie die Leute von Jahannam, wie sie befragt werden. Was für eine Frage wird ihnen gestellt. Ja? ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله. Die werden gefragt, die Mushrikin werden gefragt, wo sind diese, أين ما كنتم تشركون من دون الله. Wo sind diese Götter, wo sind diese falschen Gottheiten, die ihr angebetet habt neben Allah, wo sind diese Partner, Shureka, wo sind diese Partner, die ihr Allah gleichgestellt habt, wo sind die? Die ihr angebetet. Wo sind die jetzt? Jetzt in Jahannam, wo sind diese? Wo ist Lat und Uzza und Menat? Ja? Wo sind diese ganzen falschen Gottheiten? Jetzt, wo ihr jetzt im Jahannam seid, wo sind diese ganzen falschen Gottheiten, damit sie euch helfen? Aywa. Qalu dallu anna. Sie werden sagen, die haben uns verlassen. Die Mushrikin werden sagen, die haben uns verlassen. Unsere falschen Gottheiten haben uns verlassen. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. Wir haben nichts angebetet vorher. ندعو, gerufen. Wir haben nichts gerufen. Das war alles umsonst. Du rufst jemanden, der dich nicht hört. Jetzt zum Grab von einem toten Scheich oder von einem toten Propheten. Geh zu seinem Grab und ruf ihn. Glaubst du, er kann dir helfen? Er will mit dir nichts zu tun haben. Er will mit dir nichts zu tun haben. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Aywa. والشاهد كذلك يدل الله الكافرين. Also was ist der Shahid? Am Anfang sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wo sind diese Shureka? Wo sind diese falschen Gottheiten, die ihr als Partner Allah gleichgestellt haben? Wo sind die? Shureka von Shirk. Wo sind diese Leute, die ihr angebetet habt, außer Allah subhanahu wa ta'ala? Egal ob er lebt oder tot ist. Ja, Schirk kann man auch gegenüber einem Lebendigen machen oder nicht. Ja, du akzeptierst ihn, dass er Gesetze macht. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast ihn als Gott akzeptiert und angenommen. Allah hat dir befohlen, dass du dich von ihm lossagst. Ja, oder nicht? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكِمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. Sie wollen das Gesetz des Taguts. وَقَدْ أُمِنُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Ihnen wurde aber befohlen, dass sie Kufr in ihn machen, dass sie sich von ihm distanzieren, lossagen, ihn für Kafir erklären. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ أُمِرُوا von Amr. Was bedeutet قَدْ أُمِرُوا? Ihnen wurde befohlen. Allah hat dir befohlen, dass du dich von dem Tawagit lossagst. Befohlen, du hast keine Wahl bei dieser Sache, subhanallah. Aywa. كَذَلِكَ يُدِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ. Zuerst werden sie fragen, wo sind diese falschen Gottheiten, die ihr angebetet habt, außer Allah? Und am Ende, die werden sagen, die haben uns verlassen. Wir haben niemanden angebetet. Allah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ يُدِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ. Auf diese Art und Weise leitet Allah die Kafirin in die Irre. Auf diese Art und Weise leitet Allah die Kafirin in die Irre. Wie? Auf welche Art und Weise? Allah subhanahu wa ta'ala stellt dir den Tawhid vor. Was ist Tawhid? Du kannst gleich sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Da'wah. Muhammad alaihi salatu wasallam und seine Da'wah, das wozu er ruft. Das ist, wie nennt man das? Tawhid. Ja? Allah stellt dir den Tawhid vor. Wenn du ihn akzeptierst, Allah wird dich recht leiten. Wenn du ihn akzeptierst, wirst du sagen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seine Rububiyya, wirst du, Rububiyya, ein Teil des Tauhids, ein Drittel des Tauhids. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbul Alamin, der Herrscher der Welten, der Herrscher der Geschöpfe. Ja? Du hast seine Rububiyya akzeptiert und anerkannt. Ar-Rahman Ar-Rahim, du nennst ihn mit seinen schönsten Namen, Tabarak wa Ta'ala. Hm? Tauhid al-Asma, Ar-Rahim, Sifa, Rahma, Maliki Yawmiddin, wieder einige seiner Namen und seine Rububiyya. Dann ihdina sirat al-Mustaqim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu, Iyaka na'budu, nur dich beten wir an, wa Iyaka nasta'in, und nur dich bitten wir um Hilfe. Dann sagst du, ich den Sirat al-Mustaqim, leite uns den geraden Weg. Ja? Das ist Tawhid. Surat al-Fatiha ist Tawhid. Wer sie versteht und richtig verinnerlicht, wallahi, er braucht keinen anderen Ilm. Ja? Wer Surat al-Fatiha richtig versteht und sie richtig verinnerlicht, halas. Ja? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina sirat al-Mustaqim. Ja? Nachdem du den Tauhid kennengelernt hast, hast du ihn akzeptiert und hast dich für ihn entschieden. Und alle anderen Möglichkeiten und Wege hast du ausgeschlossen, definitiv. Aber ein Kafir, was macht er? Er lernt den Tauhid kennen, dann entscheidet er sich doch für den Schirk. Was bedeutet, er entscheidet sich für den Schirk? Er betet und fastet und macht Hajj, und aber er ruft jemand anderen außer Allah in seiner Dua. Hat er sich für Tauhid entschieden, jemand, der betet und fastet im Ramadan und Hajj macht und Dschihad macht und Zakat zahlt? Aber im Dua, er ruft, oh Ustaz, hilf mir, oh Ustaz, gib mir dies. Oh, nein, nein, so einer hat sich für Kufr und Jahannam entschieden und nicht für Allah und für Tauhid. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ha? Yawmul Qiyamah wird er kommen und sagen, ich habe jemanden gerufen. Ich habe niemanden gerufen. Niemand. Nichts habe ich. Das war nichts. Das war alles umsonst. Vergoldene Zeit. Vergoldete Zeit. Nicht vergoldene. Vergoldete Zeit. Vergoldene? Oder vergoldete? Wer ist? Vergoldete. Du bist Türke. Was willst du? Egal. Verbrauchte Zeit umsonst. Allahu Akbar. كَذَلِكَ يُدِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ. Auf diese Art und Weise führt Allah die Kafirin in die Irre. Ja, dann kommt der Yom al-Qiyamah, hat nichts, gar nichts. Ja? Wir haben jetzt hier nicht geredet über die Mushrikin, ja? Zu denen Dawa nicht gekommen ist. Für die gilt das nicht. Ja? Er hat Schirk gemacht in seinem Leben. Aber zu ihm ist Dawa des Tauhids niemals angekommen. Er ist gestorben als Mushrik, er hat Tauhid nie kennengelernt. So einer wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht bestrafen, bevor er ihn geprüft hat, eine zweite Chance gegeben hat. Oder besser gesagt, eine erste Chance für ihn. Ha? Allah wird ihn auf eine Prüfung stellen, und wenn er die besteht, kommt er ins Paradies. Auch wenn er in Dunya Schirk gemacht hat. Weil das, was er hier gemacht hat, hat er gemacht aus Jahl. Er war Jahil. Ha? Aber er war Mushrik. Nicht, dass jemand auf diese Murji-Idee kommt. Er war Jahil, deswegen ist er kein Mushrik. Was soll das für ein Blödsinn sein? Ja, wie wird er geprüft? In es gibt Überlieferungen, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm befehlen, na, dass er ins Feuer geht. Dieses Feuer wird für ihn die Rettung sein, Paradies sein. Ha? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn er dich widersetzt und sagt, nein, hin und her, wie zum Beispiel Iblis. Was hat Iblis dazu gebracht, dass er sagt, nein? Allah sagt ihm, mach Sajda. Und er sagt, was? Seine Intelligenz. Ha? Seine Intelligenz hat ihn dazu gebracht, dass er in Jahannam geht. Dass er Kafir wird. Iblis wurde Kafir durch seine was? Durch seinen Qiyas. Ja? Durch seine Analogie. Feuer? Ich bin aus Feuer. Erde? Alles ist aus Erde. Feuer ist besser als Erde. Ja? Deswegen mache ich nicht Sajda. Aber auch da ist das, hat er blöd gedacht. Feuer ist niemals besser als Erde. Feuer zerstört, aber aus Erde wächst alles. Alles ist aus Erde. Ja? Pflanzen, Tiere essen, Pflanzen, du isst Pflanzen und isst doch die Tiere. Ja? Allahu Ekber. Aber wenn Feuer kommt, zerstört alles. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ihr kennt die Geschichte mit Abu Hanife, wo einer gekommen ist, ein Philosoph, hat gesagt, wenn die Djinn und die Shayatin aus Feuer sind, wie wird Allah sie dann in Jahannam bestrafen mit Feuer? Abu Hanife hat gesagt, weißt du das nicht? Er hat begonnen zu philosophieren. Abu Hanife hat so einen Tonkrug genommen und hat ihn eine geknallt. Puff. Und er ist zum Kadi gegangen, hat sich beschwert. Er hat mich mit Tonkrug geschlagen. Abu Hanife hat gesagt, Subhanallah, aus was bist du? Aus Erde oder nicht? Er hat gesagt, ja, und dieser Krug ist auch aus Erde. Ich habe dich damit geschlagen, habe dich bestraft. Hat es weh getan? Ja, genau so. Allah hat die Djinn aus Feuer geschaffen. Mit Feuer wird er sie bestrafen, auf eine Art und Weise, die er kennt, der Baraka Ta'ala. Du bist aus Erde, ich habe dich jetzt mit Erde bestraft. Ha? Allahu Akbar. Subhanallah, was denen einfällt, Allahu Akbar. Ha? Die Mushrikin, die noch einmal geprüft werden, das sind aber die, die nie von Islam was gehört haben. Aywa, natürlich, natürlich. Was von Islam, wir sagen Tawhid. Tawhid. Ja? Weil Tawhid ist Islam. Das sind die, die zu denen Schatz Barakallahu fikum. Wenn wir gucken, hat Sheikh Mohammed ibn al-Wahhab und die Ulema von Najd, sie haben viele Mushrikin, die sich zum Islam bekannt haben, sie haben ihnen den Hukm von Ahlul Fatra gegeben. Sie haben ihnen den Hukm gegeben, dass sie nie was von Islam gehört haben. Obwohl sie in ihrer Zeit gelebt haben. Wir haben darüber geredet. Ja? Wo zum Beispiel Abdurrahman bin Hassan sagt, was zamanu fitra. Und die Zeit, das ist die Zeit der Fitra. Ja? Obwohl wir Bücher haben und Koran ist da und Sunna ist da. Ja? Aber einige Leute, trotzdem, man könnte sagen, die sind Ahlul Fitra. Weil das Wissen hat sich so sehr, wie sagt man das, ist so sehr verschwunden unter den Menschen, ist so unbekannt, der Tawhid ist so unbekannt, dass man bei manchen Leuten sagen kann, den muss man alles von Anfang erklären. Er weiß gar nicht, wie man Muslim wird. Er denkt, Muslim wirst du, indem du dich beschneidest. Ja? Ja, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dann gehst du zum Arzt, machst dir einen Termin, er gibt dir, und dann nimmt er, schneidet was, ein Stück Fleisch weg, haut, und du bist Muslim. Wird man so Muslim? Ja? So wird man nicht Muslim. Muslim wird man, ihr wisst schon wie, Barakallahu fikum. Kommen wir inshallah ta'ala wieder zu unseren Aussagen. Sagt Sheikh Abdurrahman bin Hassan, لا يسيح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضعت له كلمة التوحيد ودلت عليه وقبوله والانقياد للعمل به. أيوة. Der Islam, لا يسيح إسلام أحد. Von niemanden stimmt der Islam. Niemanden. Es gibt niemanden, dessen Islam stimmt, außer wenn er, was diese Worte des Tawhids mit Wissen ausspricht und ihnen befolgt und in Tat umsetzt. Nur von ihm ist Islam richtig, von niemand anderen. Jemand kommt und sagt, egal was er macht, wenn er diese Tawhid nicht verwirklicht und wenn er nicht danach lebt und handelt, sein Islam ist was? Nichts. Sein Islam ist gar nichts. Jemand, der betet, aber jemand anderen ruft in seinen Gebeten außer Allah oder irgendeine andere Art von Schirk macht, was ist mit seinem Gebet? Gültig oder ungültig? Ungültig. Was ist Voraussetzung für das Gebet? Tawhid, barakallahu fikum. Tawhid, Islam, er muss zuerst Muslim werden, damit sein Gebet angenommen wird. Er kann 1000 Jahre beten, wallahi. Wenn er Schirk macht, das ist alles ungültig. Und Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet uns, dass wir diese Tatsache, dass wir sie was? Dass wir sie klar und offen verkünden, subhanallah. Du kannst nicht sagen, ja, ist mein Bruder, der Bruder, der ist Bruder. Wenn jetzt kommt jemand und sagt, Muslime gibt es 1 Milliarde und wie viel? 1,6 Milliarden Muslime auf der Welt. Stimmt das? Ja, wallah, das stimmt nicht. Erstens, diese Statistiken, da zählen sie auch die Rafida dazu, die Schia. Und alle Sorten von Mushrikin zählen sie auch dazu. Und Demokraten auch. Und kommunistische Muslime, wenn es so etwas überhaupt geben kann. Ja, soll. säkularistische Muslime, wenn es so etwas geben könnte. Ja, alles dazu, alles dazu, alles dazu. Wallahi, das ist eine Lüge, die größte Lüge. Muslim ist nur der, der La ilaha illallah verwirklicht hat. Ja, die kommen jetzt und sagen, Türkei ist ein muslimisches Land. Der Präsident ist Muslim, die Politiker sind Muslime, die Armee sind Muslime, die Soldaten, die Polizisten, die alles Muslime. 75 Millionen. Sagst du das? All das ist das Gegenteil von dem, was sie sagen. Kannst sagen, Minus. Alles Minus. Wallahi ladim. Allahumma stan, das ist eine Tatsache. Nicht, dass die Brüder aus Türkei böse sind. Das gilt für alle Länder, Wallahi. Für alle, für alle, für alle. An erster Stelle Tagut und dann Ansaru Tagut. An erster Stelle Tagut und dann Ansaru Tawagit. Halas, mit denen haben wir abgeschlossen. Dann kommen die Mushrikin, egal ob sie Ansaru Tagut al-Akbar sind oder Ansaru Tawagit, diese kleinen Tawagit. Dann sind die an zweiter Stelle. Egal ob Jahil oder Alim, Mushrik ist Mushrik oder nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Ayo, Sheikh Hamad bin Nasir und die Söhne von Mohammed ibn Abdul Wahhab sagen, وَنَحْنُ نَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ. Wir sagen, La ilaha illallah ist was? Qawlun wa amal. Aussage und Tat. La ilaha illallah. Was sind La ilaha illallah für ihn in diesem Wort? In diesem Satz? Wie ist die Definition von Iman bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Qawlun wa amal. Aussage und Tat. Qawlun wa amal. Aussage mit der Zunge und Tat. Tat mit dem Herzen und Tat mit den Körperteilen. Oder nicht? Mit den Gliedern. Das ist die Definition von Iman bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Wenn jemand dich fragt, was ist Iman? Dann sagst du, Al-Imanu qawlu bil lisan wa i'tiqadu bil jinan wa amalu bil jawarihi wal arkan. Das ist Iman bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Yazidu bi ta'a wa yankhus bil ma'asi. Der sagt, La ilaha illallah, wir sagen, La ilaha illallah ist qawlun wa amal. La ilaha illallah hat die gleiche Bedeutung wie Iman. Wer La ilaha illallah nicht hat, er hat auch keinen Iman. Jetzt kommt jemand und sagt, Bruder, mein Iman ist schwach geworden. Du hast überhaupt keinen. Mein Iman ist schwach geworden. Ich bete nicht. Du betest nicht? Dein Iman ist gelöscht? Ja, Rajul, du musst wieder anzünden. Ja, mein Iman ist schwach geworden. A'udhu billah. Die echten Mushrikin sagen nicht, die extremen Sufis zum Beispiel, oder die extremen Rafida, die sagen nicht, mein Iman ist schwach geworden. Ja? Sie sagen nicht, mein Iman ist schwach geworden. Weil sein Iman durch Zikr, er stärkt seinen Iman. Sein Iman ist so groß, dass er halas. Er muss nichts mehr machen. Ja? Verstehst du mich, Barakallah? So halas, er hat die Grenzen überschritten. Er sagt nicht, mein Iman ist. Ja? Und bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah, nur Ahlus Sunnah wal Jama'ah sagen, Iman steigt und wird kleiner. Iman steigt mit den guten Taten und Iman wird kleiner mit den schlechten Taten, mit den Sünden. Bei den Mu'tazila oder bei den Khawarij. Und die Rafida haben auch die gleiche Akhida in dieser Angelegenheit. Ja? Was sagen die? Was ist mit dem Iman bei denen? Entweder hat man es oder nicht. Entweder man hat es oder nicht. Das kann man nicht teilen, große, klein. Wenn du eine Sünde machst, bist du aus dem Islam raus. Halas. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Was ist los? Iman Abu Hanifa hat das auch mal gesagt, oder? Das Iman. Nein, Iman hat das, Abu Hanifa hat das nicht gemacht. Abu Hanifa hat das nicht gesagt. Ja? Ja, das ist was anderes bei Abu Hanifa wegen Iman und Islam. Ja? Der Unterschied zwischen Iman und Islam. Ja? Aber all das, ja? Inshallah ta'ala, ist nicht so problematisch, wie manche Leute das also, wie sagt man das, darstellen wollen. Aywa. Imam Abu Hanifa war kein Maturidi. Mansur al-Maturidi, er kam hunderte Jahre nach ihm. Ja, doch, das ist Bati. Das ist mit Abtal al-Butlan, das ist die Aqida von Khawarij. Das ist die Aqida von Khawarij. Die Khawarij und die Mu'tazila und Jahmiyyah sagen, Al-Imanu shay'un wahid la yatajazza. Idha dhahaba ba'duhu dhahaba kullu. Der Iman ist ein Teil, Ja, und er teilt sich nicht in Teile. Wenn ein Stück weg ist, ist der komplette Iman weg. Ja, und wir, Udo Billah, dass wir Khawarij sind, dass wir das sagen, das sagen wir sicher nicht. Ja, ja. Wer eine Tat des Kufrs macht, dann ist das Kufr. Ja? Verstehst du mich? Sie sagen, wer eine schlechte Tat macht, dann ist das Kufr. Aber das sagen wir nicht, wer eine Sünde macht. Dass die uns für Khawarij erklären. Aber wie ihr wisst, merkt euch eine Sache. In der Geschichte des Islams, die Jahmiyyah und die Murji'ah haben Ahl Sunnah wal Jama'ah immer Khawarij genannt. Merkt euch das. Die Murji'ah, also Murji'ah, wenn wir sagen Jahmiyyah, Gulatu, Jahmiyyah, das sind Gulatu Murji'ah, die extremen Murji'ah. Und die ganz, wie sagt man das? Feind, nicht Feind, sondern nicht so streng. Wie nennt man das? Sanfte Murji'ah. Nennt man Murji'atul Fuqaha. Die sind nicht so extrem wie die anderen Murji'ah. Bei denen gibt es Kufr. Deswegen, wenn wir sagen, die A'immatul Hanafiyyah damals waren Murji'atul Fuqaha. Bei denen hat die Tat gezählt. Die sagen zum Beispiel wegen dem Iman, wegen dem Mann, wer La ilaha illallah sagt, er ist ein Mu'min. Und die Taten des Herzens. Aber die äußerlichen Taten zählen nicht dazu. Halas? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aus dem folgend, wer das Gebet verlässt, ist kein Kafir. Bei den A'immatu Hanafiyyah. Aber wer eine Tat des Kufrs macht, ist ein Kafir bei denen. Verstehst du mich? Das ist der Unterschied zwischen ihnen und zwischen den Murji'ah. Die Murji'ah sagen, die extremen Murji'ah, die Murji'ah tut Jahmiyyah, die in unserer Zeit, die um die Tawagit herumlaufen, in Saudi-Arabien, in Kuwait und Jordanien und jetzt in Ägypten und egal wo. Und auch hier. Nicht einmal die europäischen Tawagit können sich von den Murji'ah retten. Wallahi. Nicht einmal die europäischen Tawagit. Die rennen und sagen, ja, das sind Takfiris, das sind Khawarij, das sind wir sie nicht. Wir sind Salafis auch. Aber wir sind, das sind keine Salafis. Wir sind Salafis, das sind Khawarij. Und haben sogar Fetwa von ihren bösen Shaitan-Ulema, dass sie Muslime an die Kuffar verraten dürfen. Fetwa haben sie. Hey! Ihr habt sehen, diese Fetwa gehört von diesem Fellah, oder wie er heißt. Er ist wirklich ein Fellah. wo sind wir stehen geblieben? Aywa, bei den Murji'ah Fuqaha. Wenn du bei denen Tat des Kufrs machst, dann bist du ein Kafir. Und wirst zu den Qadi vorgerufen und dann wird dir gerichtet. Entweder du machst Tauba oder du bekommst das, was du verdienst. Bei den Murji'ah Jahmiyyah ist es nicht so. Wenn du Kufr machst, ist es erst Kufr nur, wenn du es mit deinem Herzen für halal erklärst. Deswegen haben sie die Taten des Kufrs auf die Stufe runtergestuft. Welche Stufe? Der Hukm von großen Sünden. Zum Beispiel jemand, der Alkohol trinkt. Ist er Kafir? Nein. Außer wenn er das für halal erklärt. Wer sagt, Alkohol trinken ist halal. Das ist Kufr bei Ahle Sunnah wal Jama'ah. Halas. Bei den Khawarij, wer Alkohol trinkt, er ist sofort ein Kafir. Bei den Murji'ah, wenn du Schirk machst, bist du nicht Kafir, bis du nicht sagst, ja, Schirk ist erlaubt. Dann bist du. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen, ehrlich gesagt, was es uns angeht, wer ist schlimmer für uns, Khawarij oder die Murji'ah? Die Murji'ah sind schlimmer, weil die Murji'ah zerstören die Religion der Menschen. Aber die Khawarij, sie zerstören ihre Dunya. Deswegen mit den Murji'ah, Krieg gegen die Murji'ah ist mit Ilm, aber Krieg mit den Khawarij ist mit Schwert. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Die Khawarij, die diskutieren nicht. Sie töten. Aywa, wallah. Wir haben über die Sekten der Khawarij vor ein paar Jahren gelesen. Wir haben erwähnt, wenn ihr euch erinnern könnt, Najdiye. Diese Najdiye, sie waren wie Kreuzritter. Sie haben Kuffar nicht getötet. Juden und Christen, gegen die haben sie niemals gekämpft. Nur gegen Leute, die sich zum Islam bekennen. Sie kommen und töten alles, was sich bewegt. So waren das, was, subhanallah. Aber Ali radiallahu anhu hat sie alle fertig gemacht. Nur eine Handvoll dieser Leute ist geblieben. Aber in unserer Zeit gibt es Leute, wir sagen nicht, das sind Khawarij, aber wir sagen, die sind Gulatul Mukaffira und haben Eigenschaften von Khawarij. Und wenn ich sage Eigenschaften von Khawarij, dann meine ich damit, sie machen Takfir über Muslime. Sie machen Takfir über Leute, für die es keine Beweise gibt. Die haben Eigenschaften, aber wir sagen nicht, das sind Khawarij. Wir sagen, das sind Gulat. Leute, die übertreiben mit Tekfir zum Beispiel. Ja? Weil Khawarij sind die, die sagen, Iman ist eins. Man kann es geht nicht rauf und runter. Man kann es nicht teilen. Und das sagen sie nicht. Sie sagen nur, ja, der sein Parfüm gefällt mir nicht, der ist ein Kafir. Ja? Oder deine Kappe gefällt mir nicht, du bist Kafir. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber jemand, der kommt und sagt, das ist Tarut und das sind Junud und Tarut, das sind Kufar, dann ist das, hat das mit Khawarij nichts zu tun. Wir sagen das. Das ist bei unserer Pflicht zu sagen. Ja, ja, verstehst du mich, Barakallahu fikum? Der Kufr macht, wir sagen, es ist ein Kafir. Und das hat mit Khawarij nichts zu tun. Ja? Die in unserer Zeit, die Murji sagen, Khawarij sind auch die, die gegen die Herrscher rebellieren. Ja, das ist nicht Eigenschaft von Khawarij, ist, dass die gegen einen Imam Muslim rebellieren. Ja? Aber die heutigen Muslime, die gegen die Tawarit rebellieren, ja, und gegen sie aufstehen. Stehen Sie bitte, Barakallahu fikum, stehen Sie gegen einen Mu'min, einen muslimischen Herrscher auf oder gegen einen Munafik, Kafir? Ist ja logisch. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Durch seine Gnade, er hat die Murji in unserer Zeit so richtig bloßgestellt. Richtig erniedrigt hat er sie. Und richtig blamiert hat er sie. Sie sagen, Ben Ali, dieser tunesische Präsident, ist Muslim, man darf nicht gegen ihn, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn vertrieben, zu seinen Brüdern, zu diesem Tawarit in Saudi-Arabien, und hat bekannt gegeben, dass er israelischer Spion ist. Er und seine Frau Leila. Dieser Libi, dieser Muammar Gaddafi, was ist mit ihm? Ein kommunistischer Schwein in Jugoslawien, bei Tito, bei dem jugoslawischen Präsident. Er war in der Schule, dort ist gegangen, Militärakademie. Die Murschis sagen, nein, er ist Emirul Mu'minin. Allah hat ihn bloßgestellt. Die Muslime, sein Volk selbst, hat ihn, Alhamdulillah, erlebt. Ja, Geir Mubarak auch. Die Murschi haben nie gesagt, Mubarak wäre ein Kafir. Niemals. Aber jetzt reden alle gegen ihn. Er ist Pharao, Fir'aun, er ist Salim, er ist Tagia, er ist Tyranne, er ist dies. Wo war es hier gestern? Wo die Schuyuch wegen ihn in Gefängnis gegangen sind, wo Sayyid Qutb getötet worden ist, wo viele Ulema getötet worden sind, da war sie ja mit dem Tagut zusammen. Jetzt, wo der Tagut im Gefängnis ist, sagt sie euch alle los. Allah hat sie richtig, Alhamdulillah, erniedrigt. Und jetzt wird er sie wieder erniedrigen. Ihr werdet sehen. Wallahi, Sheikh Suleiman hat die Wahrheit gesagt über diesen Mursi. Wallahi hat die Wahrheit über Mursi gesagt. Ha? Was hat Mursi als erstes gemacht? Was hat er als erstes gemacht? Als erstes hat er ganz laut geschrien, Scharia. Ha? Dann hat er was anderes gesagt. Was? Demokratie. Richtige Demokratie. Ja, Rajul, wo ist diese Scharia? Warum lügst du? Zuerst sagst du Scharia und jetzt sagst du Demokratie. Allah muss da. Deswegen sind nur 30% der Ägypter auf diese Wahlen gegangen. 70% sind nicht gegangen auf die Wahlen. Ha? Von diesen 30%, wie viel? Wie viel war? 56% hat er gewonnen. 56% hat er gewonnen. Ha? Ein bisschen mehr als die Hälfte. Ha? Der Rest, was ist mit denen? Ja? Das waren Kopten, hundertprozentig Christen und andere Säkularisten, andere Munafikin. Ja? 70%? Fragezeichen. Was hat Mursi als erstes gemacht? Er hat wen angegriffen? Er hat sofort die Muslime, die Mujahideen von Sinai, er hat sie mit Raketen bombardiert, hat sie verhaftet, hat sie eingesperrt. Ja? Und hat gleich am Anfang seinen Vertrag mit Israel was? Erneuert, damit er sagt, nein, das bleibt noch, das zählt noch. Er ist neuer Herrscher, er ist neuer Präsident. Er kann sagen, mich interessiert nicht, was die frühere Regierung gemacht hat. Jetzt habe ich das Sagen. Ja? Halas. Und jetzt lösen wir alle was? Alle. Wie heißt das? Auflösen. Verträge. Nicht Vertrag. Vereinbarungen. Vereinbarungen. Alle. Jetzt machen wir Vereinbarungen nur mit dem, der unser was sein möchte. Ha? Verbündeter. Ha? Wenn jemand unser Verbündeter sein möchte, was muss er machen? Er muss unsere Religion was? Respektieren. Oder nicht? Respektiert deine Religion jemand, der deine Brüder tötet? Nein, er respektiert sie nicht. Wenn jemand deinen Bruder tötet, er hat mit dir den Friedensvertrag aufgelöst. Er selber. Ja? Zum Beispiel, wir haben jetzt ein Land. Wir haben jetzt ein Land. Irgendein Land. Wir haben jetzt Libyen. Zum Beispiel, wir sind Libyen. Wir leben jetzt in Libyen. Halas. Das ist islamisches Land. Ja? Dort regiert Koran und Sunna. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja? Wir schließen einen Friedensvertrag mit Algerien. Halas. Ein Friedensvertrag mit Algerien. Ja? Unsere Händler dürfen in euer Land reisen, eure Händler dürfen in unser Land reisen. Wir haben bestimmte Regeln, an die ihr euch anpassen müsst. Ja? Ihr habt bestimmte Regeln, an die wir uns anpassen müssen, wenn wir dort durchreisen wollen oder wenn wir dort bleiben möchten. Ja? Einer dieser Verträge, einer der wichtigsten Verträge ist, dass ihr die Unantastbarkeit des Islams akzeptiert. Wenn Jazair, nehmen wir an, dort gibt es ein Land, Marokko. Zwischen Libyen und Marokko ist Algerien. Algerien ist kein islamischer Staat. Marokko ist ein muslimisches Land, dort leben Muslime. Ja. Algerien greift die Muslime in Marokko an. Werden wir sagen, wir können da nichts machen, wir haben mit Algerien einen Friedensvertrag? Nein, er wird sofort aufgelöst. Was? Wegen wen? Wegen der Unantastbarkeit des Islams. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Weil der Prophet alaihi salatu wasalam sagt nicht umsonst über die islamische Umma, das ist was? Gejessadin wahid. Die islamische Umma ist wie ein Körper. Wie ein Körper. Wenn du da schlägst, sofort Nerven schicken hier. Es tut weh. Oder nicht? Oder wenn du Kopfschmerzen hast. Ganze Körper ist kaputt. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn irgendwo Muslime Probleme haben, dann sagst du, wir haben Probleme. Ja? Du sagst nicht, ja, die in Tschetschenien haben sie Probleme mit irgendwelchen Kuffar, dort kämpfen sie mit Munafikin und mit Mushrikin und mit den. Ja? Ja, du sagst, nein, unsere Leute dort, unsere Muslime. Ja? Du sagst nicht die. Du sagst nicht in Mali, irgendwelche Leute in Mali, irgendwelche. Nein, unsere Muslime. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Jemand kann kommen und sagen, die Muslime in Somalien machen Fehler. Die Muslime in Afghanistan machen Fehler. In Pakistan machen sie Fehler. Sie sagen, ja, wir alle machen Fehler. Wir wissen, dass sie Fehler machen. Ja? Aber Muslim ist Bruder von einem anderen Muslim. Oder nicht? Und das ist das, was zählt. Ja? Und ich sage euch, der schlechteste Muslim, der schlechteste Muwahid, ist besser als der beste Kafir der Welt. Ist das nicht so? Der schlechteste Muslim, irgendeiner, wie ein seiner, er ist besser als der beste Kafir. Nehmen wir irgendeinen Muslim, er betet, er ist auf La ilaha illallah, aber er macht schon Probleme. Er rasiert sich vielleicht oder er redet manchmal so halt unsinniges Zeug, aber er ist mit der islamischen Umma. Sein Herz hat der Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sich Allah ergeben, aber er macht Sünden. Ja? Und wir sagen, ach, der Bruder, Allahu Akbar, man kann sich auf ihn nicht verlassen. Er ist total kindisch oder er ist nicht ernst oder er macht Sünden oder er ist so oder er ist so. Aber er ist Muslim. Er betet und er hat La ilaha illallah, er hat die Shahada, richtig. Aber er macht Sünden. Ja? Dieser eine Muslim, sagen wir, ist ein schlechter Muslim. Er ist ein Muslim, aber ein schlechter Muslim. Ja? Ist besser dieser eine schlechte Muslim? Ja? Oder irgendein Prinz der Kuffar oder Obama. Obama. Nummer eins. Er ist Nummer eins. Und seine Frau, wie nennt man seine Frau? First Lady. Oder nicht? Die besten Könige der Welt. König der Welt ist er. Er ist der König der Welt, oder nicht? Wie die Kuffar ist Obama König der Welt. Ja? Habt ihr nicht gesehen jetzt, vor kurzem, als diese ganze Präsidentschaftswahl war? Die ganze Dunia hat hingeguckt. Sogar Dörfer, subhanallah, haben geguckt, wer wird Präsident, was wird geschehen, was wird. Die ganze Dunja guckt. Ja? Präsident der Welt. Ja? Wer ist besser? Dieser eine Muslim mit zerrissener Kleidung, dieser eine Miskin, weißt du? Ja? Die schlagen ihn so manchmal. Hör auf, mach keinen Ärger. Ja? Er ist irgendwo hinten in der letzten Reihe. Mach Stress. Wer hat das kaputt gemacht? Ja? Ist der besser oder Obama, der König der Welt? Auf jeden Fall, Bruder. Wer nur zweifelt an dieser Sache, er hat den Islam nicht verstanden. Ja? Dieser eine verdient es, dass du ihm deine Hand gibst, dass du sagst, ja Allah, Bismillah, ich helfe dir, inshallah ta'ala. Ich ziehe dich aus deinem Drecksloch raus, mit Nasiha und mit Ade, was verdient der andere? Nichts, nur dass du ihn ins Gesicht spuckst. Aber so richtig. Nur das, was anderes nicht. Das ist das Mindeste. Allahu musta'an. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Halas, ich glaube, es ist soweit, oder? Ja, subhanallah, ich sag du. Khair, inshallah, wir sind nicht fertig geworden. Wir haben noch zwei ganze Seiten. Khair, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Aqulu qawli hadha. استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم ان شاء الله تعالى wir werden schauen dass wir am Samstag wenn Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt dass wir mit unserem neuen Buch beginnen wenn das möglich ist wenn nicht machen wir noch inshallah ta'ala diese zwei Seiten ohne Scherz einfach ist wichtig inshallah ta'ala ist wichtig ganz besonders am Ende haben wir noch eine Fetwa von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah die wir noch lesen wollen, inshallah ta'ala. Ja? Und noch eine Angelegenheit, dass die Mushrikin ja, und die Murji'a haben ständig Ahli Sunnah wal Jama'a bil Khawarij genannt. Und das wollen wir auch, inshallah ta'ala, erwähnen. Falls jemand zu euch kommt und sagt, ihr seid Khawarij, ja, musst du nur gucken, wo er ist, was mit ihm ist. Ja? Ob er sich zu den Tawarit bekennt. Wenn ja, dann weißt du schon, wie. Und das soll dich überhaupt nicht kümmern. Ja? Letztens, ein Bruder sagt mir, ja, es gibt einen, der sagt über mich, also meine Vorträge und sowas, ich sage Sachen von Kufr, die sind Kufr. Ja? Er macht Takfir über die ganzen Daya, die wir kennen und so weiter und so weiter. Ich habe mich ehrlich gesagt, was soll ich sagen, ich habe mich nicht gewundert. Ja? Alles ist möglich, Wallah. Ja? Die einen sagen, du bist Khawarij, ja? Und die anderen sagen, du bist Kafir. Allahu musta'an. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Khairin, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala kennt uns am besten. Wallahi, Allah kennt jeden von euch, jeden von uns am besten. Ja? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie du bist, was nützt dir, wenn die Leute über dich schlecht reden? Die sollen schlecht reden, so viel sie wollen. Allah kennt dich. Wenn dich Leute aber loben und sagen, Mashallah, der ist so gut und der Mashallah ist so super und Mashallah, er ist. Was nützt dir das? Du weißt, wie du bist. Und Allah kennt dich auch. Der Lob von anderen Leuten wird dir bei Allah nichts nützen. Ja? Die Leute können jetzt über dich sagen, Mashallah, Muhammad ist der ungute Bruder, Mashallah, Muhammad, er betet, Mashallah, er fastet, er spendet für Islam und Mashallah, was nützt dir das bei Allah? Wenn das alles nicht so ist, Allah weiß, Allah, auch wenn äußerlich deine Taten gut sind, Allah weiß, was in deinem Herzen ist. Ja? Und dann kommst du hier mal Qiyama, die Leute werden kommen und sagen, er war der Beste unter uns. Allah sagt, Wallahi, er war der Schlechteste unter euch. Ja? Die einen haben gearbeitet, haben sich bemüht, haben gesündigt, haben wieder Tauba gemacht, haben einen Kampf. Ja? Bis zum Tod, subhanallah. Aber der, er hat sich gestellt. Ja? Er hat alles. Äußerlich habt ihr geglaubt, er war der Beste unter euch. Aber wirklich im Herzen war er der Böseste unter euch. Deswegen, was sagt der Prophet a.s.? Mit wem wird Allah subhanahu wa ta'ala den Jahannam anzünden? Mit wem? Mit einem Alim. Einer, der, mashallah, hat gelernt und mashallah, hat den Leuten den Koran beigebracht und hat, Sheikh, er landet als erster in Jahannam, subhanallah. Vor allen anderen Sündern. Die haben Sünden. Vielleicht hat Allah ihnen alles verziehen. Der Barak ta'ala. Und die kommen ins Paradies ohne irgendwelche Probleme. Aber dieser Alim, dieser Sheikh, Mashallah, mit Tuch und Bart und Mashallah, alles super. Warum hat er das gemacht? Dass die Leute sagen, dass er Alim ist. Er landet als erstes in Jahannam. Ein zweiter, der gespendet hat, Fisabilillah. Du kommst da, leere Taschen, kommst hierher, du willst spenden, Muslime in Somalien brauchen Hilfe, Muslime da brauchen Hilfe. Du hast nichts, leere Taschen, siehst du sie so. Und der siehst du, er wirft. Mashallah, alle. Yomul Qiyama kommst du. Du glaubst deinen eigenen Augen nicht. Er wird als erstes in Jahannam geworfen. Warum? Wegen Herz. Es krank war, subhanallah. Ein dritter Mujahid fi Sabilillah hat gekämpft, wurde getötet fi Sabilillah. Die Leute werden sagen, Rahimahullah, Shahid, Mashallah, Hur al-Ain, Mashallah. Yom al-Qiyamah kommst du, er wird als erst in Jahannam geworfen. Warum? Er hat das alles gemacht, damit man sagt, er ist tapfer, er ist cool, er ist in, er ist, Mashallah, er ist, Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen, Wallah, jeder soll gucken, was mit seinem Herz ist. Ja? Derjenige, dessen Herz, merkst du euch das, derjenige, dessen Herz gesund ist, seine äußerlichen Taten werden auch gesund sein. Ja? Derjenige, dessen Herz gesund ist, seine Taten, äußerliche Taten werden inshallah bestimmt gesund sein. Aber es muss nicht bedeuten, dass wenn die äußerlichen Taten gesund sind, dass auch dein Herz gleich gesund ist. Weil manchmal der Iman im Herzen, wenn der Iman im Herzen rein ist, das ist wie eine Treibkraft, die dich dazu führt, dass deine äußerlichen Taten gut sind. Aber bei einem Munafik, bei einem Heuchler, ist es nicht der Iman, der ihn diese Kraft gibt, dass die äußerlichen Taten gut sind, sondern es ist was? Ja? Es ist diese Liebe zu Shuhra, Liebe zu Sheriff, Liebe, er will berühmt sein. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Er will berühmt sein, er will, dass die Leute ihn auf die Schulter klopfen und sagen, Mashallah, Sheikh, ja, diese Liebe zu Dunya, bringt ihn dazu, dass er äußerlich gute Taten macht. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen bitte ich Allah, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.